Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Ort des Geschehens, die Sachsenarena in Riesa. Dort versucht die AfD nun im zweiten Anlauf, die Kandidatenliste für die Europawahl im Mai zu vervollständigen. Zum Auftakt des Parteitags allerdings ging es nicht um Europa, sondern um den Abtrünnigen in der Partei, André Poggenburg. André, was? Wenn in 5 Jahren jemand sagt, André Poggenburg, da wird man überlegen, diejenigen, die in der AfD mal führend waren, die werden sich noch an den Namen dunkel erinnern. Die Bevölkerung wird den Namen nicht kennen. Ja, so gelassen sieht es der Saarländer AfD-Chef Josef Dörr, den Austritt des früheren Landes- und Fraktionschefs in Sachsen-Anhalt. Und interessierter Beobachter des Ganzen ist der Politikwissenschaftler Michael Lühmann von der Uni Göttingen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Dittmar. Herr Lühmann, was sehen Sie im Moment? Eine Partei, die so erfolgreich ist wie nie zuvor, oder eine Partei, die gerade dabei ist, wieder ihr klares Profil zu verlieren? Ja, das ist ganz schwierig zu beantworten, weil die Partei beantwortet es so, es würde jetzt eher noch so ein bisschen eine klarere Profilierung geben, weil ja einer wie Poggenburg rausgeht, der eben an dieser oder jenen Stelle ein bisschen übertrieben hätte. Aber das ist natürlich eine Augenwischerei, weil zwischen Björn Höcke und Poggenburg passt bis weiterhin kein Blatt Papier, was die Ideologie angeht. Der einzige Unterschied ist, dass Poggenburg das ausspricht, deutlich ausspricht und ein bisschen wie ein Elefant im Porzellanladen das ausspricht, was Höcke denkt. Und da kommt die Partei natürlich so ein bisschen in Schwierigkeiten, weil sie natürlich auf der einen Seite diese Abgrenzung zur CDU braucht und Poggenburg jetzt eben sagt, die AfD sei nur noch eine CDU 2.0, denen ging es nur noch um Koalitionsregierung, denen ging es um Abrüstung im verbalen Kampf und so weiter und nicht mehr um den echten Patriotismus. Und das ist natürlich ein Problem für die Partei, deswegen ist sie auch ein Stück weit nervös und hofft so ein bisschen, dass sich das mit Poggenburg schnell erledigt. Aber man merkt ja an den Reaktionen auch, dass man sich überhaupt mit ihm beschäftigt, man müsste es ja gar nicht weiter erwähnen, dass man nervös ist. Und in Sachsen ist man ganz besonders nervös, weil natürlich eine Partei noch rechts der AfD, auch wenn man sich das kaum vorstellen mag, zumindest auf dem Papier rechts der AfD oder von der Selbstbehauptung, das ist gefährlich, weil eben in Sachsen das rechte Lager sehr, sehr groß ist, das extrem rechte Lager sehr groß ist und man ja gerne stärkste Kraft werden möchte. Da höre ich raus, dass auch Sie glauben, dass der Austritt von André Poggenburg der Partei eher schaden könnte. Es kommt so ein bisschen auf die nächsten Wochen drauf an, ob Poggenburg stark wird und wie die AfD damit umgeht. Wenn die AfD quasi das Spiel versucht, so jetzt sind die ganzen Rechtsradikalen und Rechtsextremen raus und wir sind quasi die demokratische Variante davon, das könnte natürlich funktionieren, aber das darf man ihnen nicht durchgehen lassen, weil nochmal auch ein Hans-Thomas Tillschneider etwa, der sich auch nach rechts jetzt versucht, so von Poggenburg abzugrenzen, ist natürlich ideologisch genau dort, möchte gern, dass man in Sachsen einen Pegida-Kandidaten mit auf die Liste hebt. In Brandenburg haben wir gerade gesehen, dass mit Kalbitz ein extrem rechter Politiker an die Spitze der Landesliste gewählt wurde. Also diese Partei steht ja extrem weit rechts und das Einzige, was passieren könnte, was sie nutzen könnte, wäre zu sagen, wir sind eben nicht diese ganz rechte Partei. Mhm. Die Frage ist eben, ob ihr das nützt, weil bis jetzt hat ja jeder Rechtsruck genützt und Poggenburg sagt jetzt, die AfD sei zu links, sie würde so eine Art CDU 2.0 sein. Das ist durchaus gefährlich für das Selbstverständnis der AfD und deswegen sind sie auch so ein bisschen nervös, weil sie etwa mit Europapolitik jetzt so ein Thema angehen müssen. Da müssen sie halt gucken, wie radikal können wir sein und wie weit schadet uns eigentlich Poggenburg damit, dass er sich schon außen hinstellen sagen kann und eben auch behaupten kann, dass die AfD jetzt nicht mehr radikal genug ist und eben auch bloß an die Macht will. Das ist auch gefährlich für die Partei. Aber könnte es nicht doch sein, wenn sich Herrn Poggenburg noch einige Vertreter anschließen, ein paar haben es ja jetzt schon getan, um mit seine neue Partei zu gründen, dass es dann wieder ein paar Menschen gibt, für die die AfD trotz der verbleibenden Höckes und Co. wählbarer wird, weil sie eben den Eindruck haben, es bewegt sich ein bisschen was, es wird ein bisschen zivilisierter, sagen wir mal, am rechten Rand? Na, das wird höchstens sprachlich ein bisschen zivilisierter, weil Höcke eben das, was Poggenburg offen sagt, eben ein bisschen verklausulierter sagen kann. Aber solange ein Höcke in dieser Partei bleibt und im Hintergrund eben die mächtige Figur ist, die auch so ein bisschen guckt, wie sich jetzt Meuthen abmüht, wie auch, man sieht ja auch, dass Gauland sich ein ganzes Stück weit zurückhält und im Prinzip schiebt man ja Meuthen nach vorne. Über den kann man dann alles hereinbrechen lassen, wenn es mal schief gehen sollte. Alice Weidel ist komplett abgemeldet. Also solange ein Björn Höcke in dieser AfD ist, ist da eben nichts demokratischer oder irgendwie linker oder irgendwas. Das geht einfach bloß um Stilfragen. Wie oft offen bekenne ich mich quasi zum Nationalsozialismus. Poggenburg hat es sehr offen getan, mit den sowohl der blauen Kornblume, die ein Erkennungszeichen der österreichischen Nationalsozialisten war, als die verboten waren in den 30er Jahren. Da begibt er sich ganz klar in dieses Feld und auch mit dem Zusatz Mitteldeutschland. Das ist ja ein hochtoxischer Begriff, weil Mitteldeutschland geht bis an die Oder und Neiße in dieser Vorstellung und man hat immer das Gefühl, da muss ja dann noch ein Ostdeutschland kommen. Das ist so eines der letzten Tabubrüche, die sich die Rechten noch nicht gewagt haben. Aber mit diesem Beharren auf dem Begriff Mitteldeutschland Deutschland, öffnet man natürlich die Spekulation dafür, ob es da nicht um noch ganz andere revisionistische Gedanken geht, die sich bis jetzt tatsächlich nicht mal Björn Höcke getraut hat zu sagen. Nun hat Poggenburg seinen Austritt ja damit begründet, dass die Partei nicht mehr als wirklich patriotische Alternative wahrgenommen wird und stark an Glaubwürdigkeit verloren hat. Wie steht es denn aus Ihrer Sicht um die Glaubwürdigkeit der Partei im Moment? Naja, die Glaubwürdigkeit der Partei, das sind so zwei Sachen, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Wenn man auf der Seite der Gegner der AfD steht, würde man sagen, so wie sie jetzt den Fall Magnitz ausgeschlachtet haben, dann ist die Glaubwürdigkeit eh nicht sonderlich weit gediehen. In dem eigenen Lager ist es natürlich, ist es so eine Frage, wer sich da so ein bisschen durchsetzen wird. Man kann davon ausgehen, dass Poggenburg, der hat nicht so viele Anhänger mehr in der Partei, der hat viele vor den Kopf gestoßen, ist kein großer Organisator, hat auch die Leute, die er jetzt anzieht, sind auch keine Organisatoren, sondern eher Problemfälle, würde man sagen. Und in dieser Partei wird garantiert kein normaler Parteiaufbau möglich sein. Aber er ist natürlich immer das große Fragezeichen hinter einer AfD, die sich jetzt eben doch in Sachsen so ein bisschen aufmacht zu überlegen, ob man nicht doch vielleicht koalitionsfähig ist. Die CDU Sachsen hat Signale gesendet. Man hat mit Werner Patzelt, dem Politologen, dort das Parteiprogramm, wird er jetzt mitschreiben. Da hat man ja so einen Brückenkopf zur AfD. Und natürlich muss die AfD dann auch ganz pragmatisch überlegen, ob man dann nicht vielleicht doch in die Regierung gehen würde. Und das wäre eben ein Verrat des Patriotischen, das würde dann Poggenburg vermutlich genauso formulieren und sich eben als die Radikalalternative zu den regierungssuchenden AfD-Kadern hinstellen. Und dann spaltet man sich natürlich ein Stück weit die Stimmen und man weiß ja auch noch nicht, wie Pegida sich etwa verhalten wird zu diesem ganzen Fall. Man weiß auch nicht, wie sich quasi die ganze neue Rechte dahinter verhalten wird. Und das Institut für Staatspolitik in Schnellroda, wie sich das verhalten wird, das alles, das weiß man noch nicht. Und je nachdem, wer da jetzt noch dazukommt und wer da eingesammelt wird, wird das natürlich ein interessanter Wettkampf werden, darum, wer quasi am meisten in die Kerbe hauen wird. Also vieles ist noch offen, was die Zukunft der AfD betrifft, sagt der Politikwissenschaftler Michael Lühmann von der Uni Göttingen. Ich danke Ihnen. Ich danke auch.